ganz schön wackelig, die Fahrt. Was? Ich hol uns eine schöne Tasse Tee. Der tut sicherlich gut. Das ist Eleanor. Sie hat mit ihrem Sohn Matt das gleiche Reiseziel wie ich. Bin ich froh, dass ich die beiden unterwegs kennengelernt habe. Ist es weit bis zur Insel? Nur 20 Minuten. St. Nephelius müsste schon bald im Nebel da auftauchen. Werte Fahrgäste, in wenigen Minuten werden wir unser Reiseziel erreichen. Captain McLaren und die Besatzung wünschen Ihnen einen grauenvollen Aufenthalt. Grauenvoller Aufenthalt? Hat dir dein Vater nichts über Bonesdale erzählt? Was soll er mir denn da groß erzählt haben? Dass es ein Dorf auf einer Insel ist, auf der meine Tante Mildred wohnt und dass ich bei der jetzt die nächsten Monate leben soll. Oh Mann, ich freue mich schon auf dein Gesicht, wenn wir anlegen. Jetzt sag schon, was ist mit Bonesdale? Ich verrate nichts. Lass dich überraschen. Na schön, einen kleinen Tipp gebe ich dir. Meine Mutter will nach Bonesdale ziehen, weil das genau die richtige Umgebung ist, um Gruselbücher zu schreiben. Ich verstehe kein Wort. Meine Mutter ist Schriftstellerin. Sehr richtig. Ich schreibe. Vorsicht, Kinder. Die Becher sind sehr heiß. Und ich glaube, Bonesdale inspiriert mich. Auch wenn es wirklich ein Kampf war, bis wir endlich die Erlaubnis bekommen haben, hinziehen zu dürfen. Warum das denn? Die Einwohner haben wohl etwas gegen Fremde. Oh, Lilith! Deine Kette sieht aber toll aus. Danke. Das ist doch bestimmt eine richtige Antiquität. Diese filigranen Verzierungen. Ist das in der Mitte ein Bernstein? Ja, sie ist ein Familienerbstück von meiner Mutter. Oh, guck mal raus. Ich glaube, man kann die Insel schon sehen. Ist das St. Nephelius? Unheimlich, nicht wahr? Die Insel der Finsternis. Das Grabesdunkel eines uralten Landes, das unter seinem Nebelschleier die Geheimnisse des Bösen in sich trägt. Spürst du es, Lilith? Es streckt seine klammen Finger nach jedem aus, der sich ihm nähert, begierig alles auszulöschen, was an Freude und Glück in seinem Herzen ist. Aber Lilith, du bist ja ganz blass geworden. Das war gut, oder nicht? Diesen Text muss ich mir unbedingt merken. Matt, wo ist mein Laptop? Lilith Parker, Insel der Schatten. Hörspiel in zwei Teilen von Margit Kress, nach dem gleichnamigen Roman von Janine Wilk. Erster Teil. Ich bin Lilith, Lilith Parker. Tochter des berühmten Archäologen Joseph Parker. Und weil mein Vater gerade einen Forschungsauftrag in Burma erhalten hat, muss ich mein geliebtes London verlassen und werde zu meiner Tante Mildred in irgend so ein Dorf auf einer Insel am Ende der Welt geschickt. Dabei kenne ich diese Tante gar nicht und jetzt bin ich auf der Fähre, die mich zu der Insel bringt. Übrigens, die Kette, die Eleanor gerade bewundert hat, gehört mir eigentlich gar nicht. Aber sie ist das einzige Erinnerungsstück an meine Mutter, die schon gestorben ist, als ich noch ganz klein war. Mein Vater wollte, dass sie im Safe liegen bleibt, aber in einem unbeobachteten Moment habe ich sie einfach an mich genommen. Und ganz ehrlich, wenn ich sie trage, fühle ich mich irgendwie stärker und beschützt. Aber es ist mir unangenehm, wenn andere Leute sie so bewundern und anfassen wollen. Ich verstecke sie lieber unterm T-Shirt. Bitte nicht drängeln und alle, die nicht fliegen können, bitte Vorsicht beim Aussteigen. Aufgrund des starken Nebels ist der Anleger feucht und glitschig. Wir sind da! Sie kommt auf die Insel. Sie läuft uns direkt in die Arme. Ist das nicht herrlich? Weiß sie etwas über uns? Gar nichts weiß sie. Und sie wird auch so schnell nichts erfahren. Ihre Tante wird nichts verraten über die Welt der Untoten. Gar nichts. Nichts über Krähen, nichts über Wölfe und nichts über mich. Sie wird ihre Nichte, die süße Lilith, nicht beunruhigen wollen. Und das Amulett? Wir werden es finden. Bei ihrem Vater oder bei ihr. Willkommen, Lilith Parker. Du bist ganz ahnungslos, wenn wir... zuschlagen. Hey, Cynthia, stell doch mal die Nebelmaschine ab. Ich wäre fast im Wasser gelandet. Als ob ich nicht schon genug Zeit im Dorfteich verbringen müsste. Matt, siehst du, was ich sehe? Ein bisschen schrill, der Typ. Mach dir um den keine Sorgen. Matt hat Nerven. Da lehnt ein grünes, großes Monster mit bösartigen Augen an der Kaimauer. Matt? Glaub mir, der ist harmlos. Herzlich willkommen in Bonesdale, dem Dorf, in dem immer Halloween ist. Nee, ne? Sie feiern jeden Tag Halloween. Einige der Einwohner leben zwar vom Fischfang, doch das ist leider nicht sehr einträglich. Ansonsten hat Bonesdale nur einen sehr alten, weitläufigen Friedhof zu bieten. Sehr interessant, musst du dir unbedingt mal ansehen. Um Touristen anzulocken, hat sich der Ort in ein Gruseldorf verwandelt. Wie eine Riesengeisterbahn, verstehst du? Die sehen echt abgefahren aus, die Leute. Also ich schaue mir das Monster und die Hexe da drüben ein bisschen näher an. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wie konnte mein Vater mir das nur verschweigen? Und meine Tante scheint auch vergessen zu haben, mich abzuholen. Nun komm, Lilith. Noch zwei Schritte und du hast wieder festen Boden unter den Füßen. Was ist das? Mein ganzer Körper vibriert. Wie der Herzschlag der Insel. Aber das ist doch total absurd. Außer mir scheint es auch niemand zu bemerken. Und jetzt ist es wieder weg. Wahrscheinlich war ich nur ein bisschen wackelig auf den Beinen und hab mir alles nur eingebildet. Sieh mal, das Wassermonster hat seine Maske abgenommen. Was wollen Sie denn hier? Mit der letzten Fähre kommen eigentlich nur Einheimische. Das Halloween-Spektakel für Touristen ist vorbei und es gibt hier keine Übernachtungsmöglichkeiten. Aber ich... mir... Boah, eine Hexe. Die Nase ist doch echt der Hammer. Und das Make-up, so perfekt. Man sieht den Unterschied zur Gesichtsfarbe überhaupt nicht. Was glotzt ihr beide so? Gefällt euch meine Nase nicht? Doch, doch, sie ist, beeindruckend. Wenn ihr weiter so frech seid, hexe ich euch eine doppelt so große Nase ins Gesicht, ihr elenden Belger. Ist ja schon gut, Cynthia. Sie gehören zu mir. Du musst meine Nichte Lilith sein. Es freut mich, dich kennenzulernen, Tante Mildred. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und Sie sind bestimmt Mrs. O'Connor? Ja. Sie und Ihren Sohn soll ich auch mitnehmen. Ich bringe Sie zu Ihrem Haus. Oh, wie nett. Der Eigentümer hat den Schlüssel stecken lassen. Das geht hier? Ich meine, muss man hier keine Angst vor Einbrechern haben? Wahrscheinlich will niemand außer uns in diese hässliche Bruchbude, die du gekauft hast. Matt, das reicht jetzt. Ah, bevor ich es vergesse. Ich soll dir von Dad einen wichtigen Brief geben. Da ist der. Oh, sogar mit einem Siegel. Na dann lass mal sehen. Ich verstehe das nicht. Auch wenn Papa mir nie viel von seiner Familie erzählt hat, weiß ich, dass Tante Mildred seine ältere Schwester ist. Demnach muss sie über 40 sein. Aber diese Frau vor mir ist ja ganz jung, höchstens Mitte 20. Und trotzdem hat sie die gleichen türkisfarbenen Augen und den gleichen energischen Blick wie mein Vater. Oh je, was auch immer in dem Brief stehen mag, es scheint Tante Mildreds Laune extrem zu verschlechtern. Los, gehen wir. Wo ist denn dein Wagen? Mein Wagen ist die Holzkutsche dort drüben. Und falls du das noch nicht wusstest, hier in Bonesdale sind Autos verboten. Kutschen und Fahrräder sind die einzig erlaubten Fortbewegungsmittel auf der Insel. Los jetzt! Da wären wir. Lilith? Lilith? Lilith, kommst du? Entschuldige, ich muss eingeschlafen sein. Seniorenstift zum Friedhof. Ist das nicht ein bisschen makaber? Wieso denn? Ich hab dir doch erzählt, dass in deinem ehemaligen Elternhaus jetzt lauter alte Menschen leben. Ja, aber man muss doch nicht gleich auf einem Schild darauf hinweisen, dass die Bewohner schon so gut wie tot sind. So ist es aber nicht gemeint. Die Straße heißt zum Friedhof, weil direkt hinter dem Haus der Friedhof anfängt. Ach, Lilith, sei doch bitte mal so lieb und bring Archie in den Stall. Mit Pferden kenne ich mich nicht besonders gut aus. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn da von der Kutsche losbekommen soll. So, die Kutsche kann stehen bleiben. Nimm ihn hier an den Zügeln. Du musst ihn nur in den Stall bringen. Der ist direkt hinterm Haus. Ich versorge ihn dann später. Und da hast du auch noch eine Taschenlampe. Ich nehme schon mal deinen Koffer mit. Wir sehen uns gleich drinnen, ja? Okay, wenn du meinst. Sie hätte mich ja wenigstens begleiten und bei der Gelegenheit zeigen können, wie man das Pferd versorgen muss. Herzlich willkommen! Psst, ihr müsst auf eure Zimmer. Schnell! Lilith darf euch nicht sehen. Aber warum denn nicht? Kein Tischfeuerwerk. Wir haben uns doch alle auf eine Willkommensparty gefreut. Nur Arthur darf bleiben. Mein Bruder hat mir in einem versiegelten Brief mitgeteilt, dass Lilith vor ihrem 13. Geburtstag nichts über die Geheimnisse von Bonesdale wissen darf. Nur wenn sie sich an ihrem Geburtstag wandelt und eindeutig eine von uns ist, soll sie von unserer Welt erfahren. Bis dahin bleibt Bonesdale für sie eine harmlose Touristenattraktion. Schade. Geniale Erfinder wie mich gibt es doch auch in der Menschenwelt. Ich verstehe bei bestem Willen nicht, weshalb ich mich verstecken soll. Und der stinkende Hund darf wohl hierbleiben. Egal, ich wollte eh wieder in den Keller. Und bitte, Sir Elliot, ein lebendiges Skelett mit Partyhütchen kann ich jetzt wirklich nicht plausibel erklären. Ja, Vampire auch nicht. Dabei hätte mein Feuerwerk diesmal garantiert funktioniert. Sehr schade. So leid es mir tut, los jetzt. Ja, komm, Melinda. Hallo. Da bist du ja. Hier riecht's gut. Jasminblüten. Ich darf dir Arthur vorstellen, einen sehr netten Hausbewohner. Ich bin Arthur Bennett. Willkommen. Ich hoffe, du hast keinen allzu festen Händedruck. Wegen meiner Gicht schmerzt es manchmal. Keine Sorge. Guten Tag. Ah! Ach, meine Hand. Sie hat mir meine Hand abgerissen. Gib mir meine Hand zurück. Na bitte, alles wieder beim Alten. Du hast ganz schön viel Kraft. Das war ein Scherz? Ich hoffe, du nimmst mir den kleinen Spaß nicht übel. Arthur. Ich möchte nur in Übung bleiben für die Touristen. Ich mache als Zombie beim allabendlichen Halloween-Spektakel mit. Das war täuschend echt. Wie haben Sie das gemacht? Ich würde dir doch nicht meine Tricks verraten. Aber Respekt, junge Dame. Du hast Mut. Die meisten Mädchen in deinem Alter laufen kreischend davon oder fallen in Ohnmacht, wenn sie plötzlich die abgetrennte Hand in Händen halten. Komisch. Hier auf dem Tisch stehen mehrere Tassen Tee, von denen noch Dampf aufsteigt. Wo sind denn die anderen Bewohner des Hauses? Die haben sich in ihre Zimmer zurückgezogen. Du wirst sie morgen kennenlernen. Was riecht denn hier so? Oh, je. Hannibal hat wohl wieder Verdauungsprobleme. Es sind keine Verdauungsprobleme, Mildred. So ein Furz, dass einem die Tränen in die Augen steigen. Hund ist wohl eher ein unzureichender Begriff für dieses dösende Monster da auf der Decke. Sieht aus wie eine Riesendogge, nur noch größer und massiger. Sicherlich gibt's Ponys, die kleiner sind als Hannibal. Wahrscheinlich hat er nur wieder etwas Schlechtes gegessen. Hast du schon wieder einen Schuh gegessen, Hannibal? Ich mach dir gleich eine Wärmflasche. Das hilft doch meistens gegen deine Magenprobleme. Dieser Hund hat keinen Magen, sondern eine Müllverbrennungsanlage. Ein guter Rat, Lilith. Pass in diesem Haus auf deine Schuhe auf. Keiner von uns besitzt noch ein gleiches Paar. Tatsächlich. Arthur trägt am linken Fuß einen abgewetzten karierten Pantoffel und am rechten einen unbequem aussehenden schwarzen Lackschuh. Dann war es sicherlich Hannibal, der mir und Archie draußen so einen Schreck eingejagt hat. Bei diesem schaurigen Geheul dachte ich gleich, dass das kein normaler Hund sein kann. Was für ein Geheul? Hannibal war die ganze Zeit bei uns in der Küche. Als wir beim Stall waren, habe ich ein Kratzen an der Mauer gehört. Und dann so etwas wie Wolfsgeheul. Ach, das war sicherlich nur der Nachbarshund. Hier gibt's doch keine Wölfe. Du hattest eine lange Reise. Es wird Zeit, dass ich dir dein Zimmer zeige. Komm, ich helfe dir, dein Gepäck nach oben zu bringen. So, das ist wahrscheinlich nicht ganz dein Stil, aber du kannst es dir ja noch so einrichten, wie es dir gefällt. Das ist schon in Ordnung. Das Zimmer wirkt freundlich. So viele Bücher. Es war früher das Zimmer deines Vaters. Er hat dir wohl nicht viel von seiner Familie und seinem Leben hier erzählt, oder? Nein. Unsere Familie lebt schon seit vielen Generationen in Bonesdale. Wir sind mit dieser Insel untrennbar verbunden. Lilith, es gibt einige Dinge, die du hier auf St. Nephelius beachten solltest. Bleib bitte nach Einbruch der Dunkelheit im Haus. Wir haben hier oft Stromausfall und dann liegen komplette Teile des Dorfs im Dunkeln. Solange du dich noch nicht auskennst, möchte ich dich bei Einbruch der Dunkelheit hier im Haus wissen. Okay. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Und noch etwas ist sehr wichtig. Bleib dem Kindermoor und dem Schattenwald fern. Warum heißt es denn Kindermoor? Im Kindermoor ist es sehr neblig. Und seit Jahrhunderten kommt es immer wieder einmal vor, dass dort Kinder verschwinden. Verstehe. Und der Schattenwald ist vermutlich besonders schattig. Allerdings. Man kann sich leicht darin verirren. Schon nach einigen Schritten wird das Blätterdach so dicht, dass das Tageslicht es kaum durchdringen kann. Es herrscht ein beklemmendes Zwielicht, voller dunkler, umherhuschender Schatten. In diesen Schatten leben jede Menge lichtscheuer Tiere, die nur darauf warten, dass ein unvorsichtiges Kind in diesen Wald hineinstolpert. Man erzählt sich, dass es in dem Schattenwald unheimliche Krähen gibt. Da fällt mir ein, dass ich heute Morgen eine wirklich unheimliche Krähe gesehen habe. Am Bahnhof. Der hat mich so böse mit ihren stechenden Augen angeschaut, dass es mich jetzt noch gruselt, wenn ich nur daran denke. Und was machen die? Hier in Bonesdale erzählt man sich, sie würden auch Menschen angreifen, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Klingt nicht besonders einladend. Mag sein. Nimm meine Warnungen ernst, ja? Ich könnte sonst sehr ungemütlich werden. Okay, ich habe verstanden. Nicht in den Schattenwald gehen und nicht ins Kindermoor. So ist es recht. Glaub mir, du wirst auch viel Schönes auf dieser Insel entdecken. Nimm dir ein bisschen Zeit, dich an alles zu gewöhnen. Das gilt auch für deine neue Schule, die du morgen kennenlernen wirst. Die Schulleiterin Miss Dinkleton ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber du wirst bestimmt schnell Freunde finden. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Ach, Lilith, einige hier im Haus leiden unter Schlafstörungen und wandern nachts umher. Wenn du also irgendwelche Geräusche hören solltest, bleib am besten liegen. Wir wollen doch nicht, dass die alten Leutchen einen Herzinfarkt bekommen, weil du im Dunkeln hinter ihnen hergeisterst, hm? Na gut, geht klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Na dann wollen wir mal auspacken. Überall diese Säckchen mit getrockneten Jasminblüten. Tante Mildred muss diesen Duft wirklich lieben. Wo lege ich denn am besten meine Kette über Nacht hin? Ich lasse sie hier auf dem Nachttischchen, damit ich morgen früh dran denke, sie gleich wieder anzulegen. Aber ich werde sie jetzt immer unterm Pulli tragen. Ich mag es nicht, wenn Leute sie so anstarren und anfassen wollen. Die sind alle ganz verrückt danach. Irgendwie bin ich doch ganz schön müde geworden. Guten Tag, ich bin Lilith Parker. Sind Sie Miss Tinkerton? Entschuldigung, dass ich mich etwas verspätet habe. Etwas verspätet? Wir dulden hier kein zu spät kommen, Lilith. Auch nicht an deinem ersten Schultag. Ich werde mir eine geeignete Strafmaßnahme überlegen. Folge mir. Ich führe dich zu den Klassenräumen. Die sieht ja aus, als hätte sie seit Jahren nichts mehr gegessen. Alles an ihr scheint spitz hervorzustehen. Ihre Nase, ihr Kinn, die Schultern und insbesondere diese knochigen Finger. Das Schlimmste sind jedoch ihre Augen. Das Weiß um ihre Pupillen ist blutunterlaufen. Uah, ich habe das Gefühl, vor einer riesigen Spinne zu stehen, die ihre rotglühenden Augen auf ihr neues Opfer gerichtet hat. Siehst du die Inschrift über dem Torbogen? Lies sie mir vor. Wissen ist Macht und ich sage euch, ihr wisst nichts. Baron Nephelius. Puh, ganz schön streng. Missfällt dir etwa die Aussage unseres Schulgründers? Naja, ich finde diese Aussage ehrlich gesagt etwas anmaßend. Dieser Baron schien eine ziemlich hohe Meinung von sich selbst zu haben, wenn er sich aus der Masse der Unwissenden ausschließt. Anscheinend weißt du nichts über die großen Taten von Baron Nephelius. Ansonsten würdest du dir eine so unverschämte Aussage nicht erlauben. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie deine Strafarbeit auszusehen hat. Du wirst das Leben von Baron Nephelius studieren und schreibst ein 10-seitiges Referat über ihn. Aber ich keine Widerrede. Hier ist deine Klasse. Ich werde dich jetzt Mr. Baker und den Schülern vorstellen. Was für ein Glück, dass es Emma in dieser Klasse gibt. Mr. Baker hat uns nebeneinander gesetzt und es hat sofort gefunkt. Wir sind stolz darauf, dass die Schule seit über 200 Jahren unverändert geblieben ist. Du bist Mildreds Nichte, nicht wahr? Sie war ganz aufgeregt, weil du sie besuchen kommst und hat es jedem hier erzählt. Tante Mildred? Hatte ich Miss Tinkerton schon in die Mangel genommen? Oh ja, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Dass sie mir sofort eine Strafarbeit gegeben hat oder der Anblick ihrer roten Augen. Sie hat hohen Blutdruck. Ihre Äderchen platzen bei der kleinsten Aufregung. Wie wäre es, wenn wir uns heute Nachmittag treffen und ich zeig dir Bonesdale? Super gerne. Ich hol dich gegen 5 ab. Ich dulde keine Fremdunterhaltung während meines Unterrichts. Was für eine Schule. Hier geht's ja zu wie im Mittelalter. Ein wahrer Schüleralbtraum. Wenigstens ist unser Haus ganz cool. Wie ist denn deins? Naja, das ist ja ein Seniorenheim. Außer Arthur, der spielt vor den Touristen immer einen Zombie, dem die Hand abfällt. Voll cool. Also außerdem habe ich keinen der anderen Heimbewohner kennengelernt. Man könnte direkt meinen, dass sie sich vor mir versteckt halten. Keine Ahnung warum. Die Menschen in Bonesdale benehmen sich aber auch wirklich merkwürdig. Was meinst du damit? Hast du das nicht bemerkt? Außer dir hat heute niemand von den anderen Schülern mit mir gesprochen. Alle scheinen mir aus dem Weg zu gehen, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Das bildest du dir sicherlich nur ein. Warum sollten dir die anderen aus dem Weg gehen? Keine Ahnung, nur so ein Gefühl. Ich muss dann jetzt hier lang. Ciao. Hey Matt, Emma und ich treffen uns heute Nachmittag. Wenn du Lust hast, kannst du ja nachher zu mir kommen. Es ist die alte Villa, direkt am Friedhof. Dann lassen wir uns zusammen von Emma in Bonesdale herumführen, okay? Gut, bis nachher. Und? Hat sie das Amulett? Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe sie im Visier. Willst du ihr nicht mal auf die Pelle rücken und nachsehen? Oh doch, das werde ich. Sobald sie alleine ist. Aua, was soll denn das? Hör auf! Weg mit dir, du blödes Tier! Hallo Lilith, da bist du ja wieder. Hi Arthur. Wie war dein erster Schultag? Geht so. Ist ja gut, Hannibal. Geht es dir nicht gut? Du bist ja ganz blass um die Nasenspitze. Muss die hier mit so einem Lärm hereinpoltern? Kein Benehmen, diese jungen Leute. Regius, löffel deine Suppe und behalt deine schlechte Laune für dich. Ech. Lilith, was ist passiert? Meine Güte, du blutest ja am Hals. Halb so schlimm. Ich bin wohl an einem Ast hängen geblieben. Setz dich. Ich werde dir die Wunde erst mal säubern. Schon mal was von guten Tag gehört? Keine Umgangsform, diese. Entschuldigung. Guten Tag, ich bin Lilith. Aua! Das war nur das Desinfektionsmittel. Achtung, jetzt wird's noch mal kalt. Sprühpflaster. Nun ist alles schön abgedichtet. Lass dich von Regius nicht beeindrucken. Er ist nur ein alter Grantler, der sich für einen genialen Erfinder hält. Wir können dankbar sein, dass er die meiste Zeit unten im Keller mit seinen Experimenten beschäftigt ist und uns nur selten mit seiner schlechten Laune beglückt. Das hab ich gehört. Solltest du auch. Ist Mildred zu Hause? Sie ist bei den O'Connors. Eleanor hat Mildred gebeten, ihr ein paar Lebensmittel zu besorgen, da sie momentan weder eine Kutsche noch Fahrräder haben. Sie müsste aber bald wieder zurück sein, da sie später noch ins Rathaus gehen muss. Ist es wichtig? Nein, nein. Dann mache ich mich mal jetzt an meine erste Strafarbeit. Miss Tinkerton hat mir ein Buch über Baron Nefelius in die Hand gedrückt, das ich durchlesen muss. Ich soll ein 10-seitiges Referat über ihn halten, weil ich heute Morgen zu spät war. Baron Nefelius? Ja, der Gründer der Schule. Und nachher holt mich Emma aus meiner neuen Klasse ab und zeigt mir alle Attraktionen in der Devil Street. Kommen Sie, staunen Sie. Hier im Spukhaus gehen Menschen durch Wände. Die Köpfe rollen. Das macht Gänsehaut, das ist Horror pur. Lassen Sie sich diesen einmaligen Spaß nicht entgehen. Immer reinspazieren. Happy Halloween. Puh, war das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Mir zittern jetzt noch die Knie. Wie funktioniert denn das, Emma? Das war alles so realistisch. Wenn ich nur an den Geist denke, der sein Herz aus der Brust geholt hat und es mir unter die Nase gehalten hat. Oh, mich stürzt jetzt noch. Vieles davon sind optische Täuschungen. Diese Sachen werden alle von Regius, unserem Dorferfinder, hergestellt. Der wohnt bei uns im Seniorenstift. Ich habe ihn heute Mittag kennengelernt. Cool. Wart ihr schon bei der Trick-or-Treat-Bude? Nein. Dann müssen wir da jetzt echt mal hin. Da gibt's die verrücktesten Süßigkeiten, aber auch jede Menge Scherzartikel für Halloween-Streiche. Schrumpfköpfe, kommen Sie, schauen Sie, Kopfkamellen, Blutkaugummi und Fingerguillotine. Heute ganz besonders billig. Soll ich lieber Stinkbomben oder Seifenbonbons nehmen? Oder das Furzkissen? Wie alt bist du eigentlich? Ich nehme die Augäpfeldrops. Du kannst ja Blutkaugummi kaufen. Da färbt sich die Spucke dann rot. Lilith, war das eben nicht deine Tante Mildred auf dem Kutschbock? Wo? Da drüben, vor dem Rathaus, bei diesem Blutspendeschild. Jetzt hilft sie zwar alten Damen im Aussteigen. Die sind aber ganz schön mitgenommen aus. Kennst du die? Die kommen ja kaum die Rathaustreppe hoch. Wohnen die auch in eurem Seniorenstift? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich sollte mich mal wieder auf den Nachhauseweg machen. Ich habe Mildred versprochen, zu Hause zu sein, wenn es dunkel wird. Und immerhin dämmert es schon. Wenn du möchtest, bringe ich dich nach Hause. Dann durchsuche ich für dich auch gleich das Obergeschoss nach diesen Heimbewohnern, die sich vor dir versteckt halten. Danke, aber dazu brauche ich dich nun wirklich nicht. Darf ich fragen, worum es geht? Ach, das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein, aber die Leute im Seniorenheim benehmen sich einfach etwas seltsam. Und bisher habe ich auch nur zwei von ihnen kennengelernt. Sag ich doch, da stimmt was nicht. Lilith blutet am Hals. Schon hört man schlürfende Geräusche im Haus. Die Vampire nähern sich und Arthur zückt gerade noch rechtzeitig ein Sprühpflaster. Die hat wohl das Halloween-Spektakel das Hirn vernebelt, oder? Vampire, so ein Blödsinn. Sorry, das war doch nur ein Scherz. Meinst du vielleicht, ich glaube ernsthaft an diesen Humbug? Für so etwas ist meine Mutter zuständig. Und wobei hast du dich am Hals verletzt, Lilith? Das klingt jetzt total bescheuert, aber eine Krähe hat mich attackiert. Die hat sich richtig auf mich gestürzt und auf mich eingehackt. Ich konnte sie zum Glück mit einem Faustschlag abwehren. Aber was wirklich total komisch ist, ist, dass ich das Gefühl habe, seit meiner Reise hierher von ihr verfolgt zu werden. Schon während der Bahnfahrt und auch heute in der Schule saß sie auf einem Ast vor dem Fenster. Bist du dir sicher, dass du die Krähe von heute nicht irgendwie gereizt hast? Warum sollte dich so ein Tier grundlos anfallen und verletzen? Das kann ich echt nicht glauben. Dann glaub es eben nicht. Na toll. Das nenne ich mal echte Freunde. Matt glaubt mir nicht und Emma verschränkt die Arme und steht aufs Kopfsteinpflaster vor ihren Füßen. Hätte ich das bloß nicht erzählt. Wow, schaut mal. Der Händler da vorne hat Fingerguillotinen und Biojuckpulver. Wartet noch einen Augenblick, ja? Dann können wir los. Versprochen. Bin gleich zurück. Hört zu, Lilith. Du solltest mit deiner Tante über den Angriff der Krähe reden. Du musst es ihr unbedingt erzählen. Hast du gehört? Das ist sehr, sehr wichtig. Aber warum? Ich muss jetzt los. Ich muss mit meinem Bruder Mathe lernen. Hab ich Mama versprochen. Bis morgen. Das war nicht sehr nett von dir, Lilith so auszuschimpfen, Mildred. Sie kann doch nichts dafür. Sie weiß doch nicht, warum du so besorgt um sie bist. Wie lange willst du diese Geheimnistuerei denn durchhalten? Das kann doch auch gefährlich werden. Aber ihr Vater hat es mir doch befohlen. Ich hatte mir das alles auch anders vorgestellt, bis dieser Brief kam. Ich versuche dauernd, ihn anzurufen, um mit ihm zu reden, aber ich erreiche ihn nicht. Und so lange darf Lilith nichts erfahren. Miss Tinkleton hat ihr ein Buch über Baron Nefelius gegeben. Lilith soll ein Referat über ihn halten. Da werden sicher Fragen auftauchen. Oh nein! Sie wird darauf stoßen, dass sie über ihre Mutter mit dem Baron verwandt ist. Hat sie nicht ein Recht darauf? Ein Recht auf ihre eigene Geschichte? Schließlich ist sie doch eine von uns. Eine von uns? Das kannst du gar nicht wissen. Noch nicht. Noch ist sie nicht 13 Jahre alt. Wir müssen ihren Geburtstag abwarten. Aber du spürst es doch selber auch. Sie ist ihrer Mutter so ähnlich. Sie ist eine von uns. Ich werde sie testen. Morgen nach der Schule. Hi Lilith, da bist du ja endlich. Viel ist hier ja nicht los. Bei diesem Wetter scheint niemand Lust auf ein Eis zu haben. Ach was, ich lade dich auf einen Eisbecher Totenkopf ein. Und was ist das? Ein aufgeschnittener Totenschädel, der mit Hirnmasse und Blut gefüllt ist. Klingt eklig, was? Hey, das Hirn ist Spaghetti-Eis und das Blut, Himbeersoße, serviert in einem Plastiktotenkopf. Ist doch lustig. Du fühlst dich ja hier schon richtig wohl, was? Ja, wieso? Stell dir vor, die Spedition hat unsere Sachen geliefert. Endlich habe ich mein Mountainbike wieder und meinen Computer. Unglaublich, wie ich das Ding vermisst habe. Was ist eigentlich mit dir los? Du versprühst ja den Charme einer Miesmuschel. Lass mich raten, du hattest Ärger mit deiner Tante. Hast du ihr von den Angriff der Krähe erzählt? Nö, das hatte ich schon wieder vollkommen vergessen. Vielleicht habe ich mir da auch nur etwas eingeredet. Oder die Krähe hatte Tollwut oder sowas. Und warum bist du dann so schlecht gelaunt? Ich habe zufällig ein paar Gesprächsfetzen zwischen Mildred und Arthur mitbekommen. Du hast gelauscht? Na schön, dann habe ich eben gelauscht. Jedenfalls scheint es wirklich ein Geheimnis zu geben. Und mein Vater hat verboten, dass ich es erfahre. Das muss wohl in dem Brief gestanden haben, den ich Mildred übergeben sollte, als wir in Bonesdale ankamen. Wenn ich die richtig verstanden habe, muss ich noch bis zu meinem 13. Geburtstag warten. Dann zeigt sich irgendetwas. Das ist doch kindisch. Wenn ich nur endlich meinen Vater mal erreichen könnte. Ich habe schon ein paar Mal versucht, in dem Hotel in Burma anzurufen. Aber nie kommt eine Verbindung zustande. Warum ist Burma auch nur so verdammt weit weg? Bitte schön. Zweimal Eisbecher Totenkopf. Ich wünsche Übelkeit und Erbrechen. Danke. Irgendwie habe ich mich noch nicht an diese Art von Humor gewöhnt. Ach übrigens, Mildred hat sich vorhin bei mir entschuldigt, dass sie gestern so heftig reagiert hat, weil wir zu spät waren. Und dann hat sie mir angeboten, eine Geburtstagsparty für mich zu organisieren. Obwohl an meinem Geburtstag am 31. Oktober ja ganz Bonesdale ein besonders großes Halloween-Fest feiert. Das ist doch nett, oder? Ich habe ihr gesagt, dass ich keine Lust habe, meinen 13. Geburtstag zu feiern. Ich kenne ja auch fast niemanden. So richtig leicht machst du es deiner Tante aber auch nicht, oder? Das beruht ja wohl auf Gegenseitigkeit. Da fällt mir ein, ich muss gleich noch etwas für sie besorgen. Alraunensaft, was auch immer das ist. Das darf ich nicht vergessen. Es war ihr sehr wichtig. Ich kann dich begleiten. Tante Mildred hat gesagt, ich soll das unbedingt alleine machen. Die hat doch nur Angst, dass du wieder zu spät nach Hause kommst. Ich halte dich auch nicht auf wie gestern. Versprochen. Na gut. Ich glaube, jetzt haben wir uns verlaufen. Da war überhaupt keine Querstraße, oder? Natürlich war da eine. Lass nochmal umdrehen. In diesem Gewirr von schmalen Gassen kann man sich ja nur verlaufen. Meinst du hier? Sieht so aus. Guck mal, Dämmerlichtgasse. Hä? Aber hier sind ja nur uralte Häuser, an denen der Putz abbröckelt. Die Fensterscheiben sind ja auch kaputt. Hier gibt's keine Läden. Total verlassene Gegend. Schau noch mal auf den Zettel. Vielleicht sind wir in der falschen Gasse. Dämmerlichtgasse 21. Wir sind absolut richtig. Laut Tante Mildred sollte es hier eine Apotheke oder sowas geben, in der ich diesen Alraunensaft bekomme. Hier wirst du den auf jeden Fall nicht kaufen können. Hier ist kein Mensch, weit und breit. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Auch wenn ich niemanden sehen kann, werde ich doch das Gefühl nicht los, dass uns jemand beobachtet. Lass uns lieber gehen. Wie du meinst. Wir könnten aber noch in der nächsten Gasse nachsehen. Das hier könnte mal ein Laden gewesen sein. Schau mal, die vielen Glasflaschen. Was schnüffelt ihr hier herum, hä? Das hier ist mein Haus und ich habe es überhaupt nicht gerne, wenn sich hier irgendwelche Naseweise herumtreiben. Verstanden? Verschwindet hier aber, Dalli! Oh mein Gott, war die hässlich! Und diese knorrigen gelben Finger und die fauligen Zähne. Wer hätte gedacht, dass in dieser Bruchbude noch jemand lebt? Ich habe mich auch tierisch erschrocken. Sir Elliot, versteck dich. Lilith kommt gleich nach Hause. So kann das doch nicht weitergehen. Auch ein Skelett möchte mal in der Küche ruhig seinen Tee schlürfen. Außerdem hat sie mich heute Morgen gesehen. Sie hat was? Ich war gerade in meine morgendlichen Studien der Runenschrift vertieft, als sie plötzlich den Kopf zur Tür hereinsteckte. Und dann? Nun, ich glaube schon, dass sie sich ein wenig erschrocken hat, als ich zu ihr aufschaute. Wir stellen ihr Sir Elliot einfach als unser Maskottchen vor. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Lilith... Bin ich schon wieder zu spät? Nein, mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Setz dich, trink eine Tasse Tee mit uns. Hallo, Lilith. Dürfen wir dir unseren ältesten Heiminsassen vorstellen? Das hier ist Sir Elliot. Sehr erfreut. Ganz schön makaber, dass wir hier zusammen mit einem Knochenmann wohnen müssen. Aber deine Tante wollte Sir Elliot einfach nicht gehen lassen, nachdem er das Zeitliche gesegnet hatte. Ach, Arthur. Sir Elliot ist unser Maskottchen. Wie passend für Bonesdale. Ein Skelett im Seniorenheim. Und dazu noch ein bewegliches. Ja, Regius hat daran herumgebastelt. Er ist wirklich ein begnadeter Erfinder. Oder anders ausgedrückt, ein Stümper, wen ab und zu das Glück des Dummen heimsucht. Glücklicherweise ist seine Kellerwerkstatt gut isoliert. Sonst wäre uns bestimmt schon das ein oder andere Mal das Haus um die Ohren geflogen. Setz dich doch endlich, Lilith. Wegen der Besorgung, die du für mich erledigen solltest. Hast du den Saft bekommen? Ich habe den Laden nicht gefunden. Unter dieser Adresse gab es nur ein altes, verfallenes Haus mit eingeschlagenen Schaufenstern. Und eine hässliche alte Frau, die rumgeflucht hat. Oh. Ach je. Tja, schade. Ja, sehr schade. Wieso sehen denn jetzt alle auf einmal so enttäuscht aus? War dieser Saft denn so wichtig? Wenn ihr ihn dringend braucht, könnte ich morgen vor der Schule noch einmal vorbeifahren. Vielleicht war es ja doch nicht die richtige Straße, oder... Nein, nein. Ich mache es morgen selbst. Da habe ich dir wohl die falsche Adresse gegeben. Tut mir leid. Lilith Parker? Oh, guten Morgen, Miss Tinkerton. Komm doch bitte kurz mit in mein Büro. Setz dich. Ich möchte mit dir über das Referat sprechen. Hast du das Buch über Baron Nefelius dabei? Ja, ich wollte heute... Gib es mir bitte. Aber wie soll ich denn dann an meinem Referat weiterarbeiten? Deswegen habe ich dich zu mir gerufen. Deine Tante hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und mir erklärt, dass dein verspätetes Erscheinen beim Unterricht ihre Schuld war. Sicherlich wird es dich freuen zu hören, dass wir beschlossen haben, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Du bist von deiner Strafarbeit befreit. Aha. Sieht ganz danach aus, als sollte ich doch nichts über diesen Baron Nefelius erfahren. Wahrscheinlich hat das auch wieder mit dem Geheimnis der Insel zu tun. Hätte ich doch nur die Zeit genutzt und mehr in dem Buch gelesen. Ach ja, Lilith, noch etwas. Ich habe von Mr. Baker gehört, du möchtest bei der Theateraufführung anlässlich unseres großen Halloween-Festes am 31. Oktober keine Rolle übernehmen? Nicht so gerne. Ja, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Aha. Nun, dann wirst du für den Vorhang und die Requisiten zuständig sein. Ich verlasse mich auf dich. Seniorenstift zum Friedhof, Arthur am Apparat. Lilith, für dich. Wer ist dran? Eine Clara. Sie sagt, sie ist eure Haushälterin in London. Clara? Hallo Lilith, wie schön, deine Stimme zu hören. Leider habe ich keine guten Neuigkeiten. Jemand ist in euer Haus eingebrochen. Wie bitte? Ja, die Polizei steht vor einem Rätsel. Zwar sind viele der Vitrinen zerstört worden und der Tresor wurde aufgebrochen, doch anscheinend wurde nichts gestohlen. Gott sei Dank. Allerdings hat die Polizei eine leere Schatulle gefunden. In ihr muss sich eine Art Halskette oder ein Anhänger befunden haben. Auf der Inventarliste deines Vaters ist sie nicht verzeichnet und deswegen vermutet die Polizei, dass es vielleicht ein neues Stück in seiner Sammlung gewesen sein könnte, das er noch nicht angegeben hat und das nun gestohlen ist. Oh nein. Weißt du vielleicht etwas über das Stück, das in dieser Schatulle war? Ich hab die Halskette, die in der Schatulle war. Sie wurde nicht gestohlen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ach, dein Vater wird froh sein, wenn er das hört. Ich habe ihn noch gar nicht in seinem Hotel in Burma erreicht. Clara, Vater weiß nicht, dass ich die Kette habe. Ich hab sie mir einfach genommen. Du hast was? Sie gehörte meiner Mutter. Dad wollte sie mir nicht geben und ich habe außer diesem Amulett überhaupt nichts von ihr. Noch nicht einmal ein Foto und... Ja, du vermisst deine Mutter sehr, ich weiß. Nun, vielleicht sollten wir deinem Vater erst einmal nichts von dem fehlenden Amulett erzählen. Immerhin hat er nach seiner Ankunft in Burma genug um die Ohren. Du willst ihm nicht sagen, dass ich das Amulett habe? Ich werde ihm die Wahrheit sagen, nämlich, dass die Diebe nichts gestohlen haben und noch all seine Schätze im Besitz der Parkers sind. Außerdem bin ich mir sicher, dass du die Kette wie dein Augapfel hütest. Ja, ich trage sie fast immer. Und weißt du, Clara, irgendwie bilde ich mir ein, dass sie mir Kraft gibt. Die Kreise ziehen sich enger. In London war es also nicht. Ich bin mir jetzt ganz sicher. Sie hat es. Jetzt wird es eng für dich, Lilith Parker. Wir müssen nah an sie heran. Wirst du es wieder als Krähe versuchen? Nein, anders. Ich werde schön sein. Und elegant. Und charmant. Wie immer. Ich muss das Bernstein-Amulett bekommen. Und ich werde es auch bekommen. Und dann wird meine Macht unermesslich sein. Lilith Parker. Hallo! Keiner zu Hause? Komisch. Tee und Kuchen auf dem gedeckten Tisch. Aber niemand da? Guten Tag, Lilith. Guten Tag. Wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Mr. Necrobas. Du kannst aber Elia zu mir sagen. So nennen mich meine Freunde. Ein fremder Mann in einem schwarzen Anzug. Sein Haar glänzt wie das Gefieder eines Vogels und ist perfekt frisiert. Und diese Augen, die kommen mir so bekannt vor, obwohl ich sicher bin, diesen furchtbaren Typ noch nie gesehen zu haben. Da ist noch ein Geruch, den das teure Rasierwasser nicht überdecken kann. Ich glaube, mir wird schlecht. Und diese Augen, ich muss weg von ihm. Und woher kennen Sie meinen Namen, Mr. Necrobas? Sag doch bitte Elia. Deine Tante hat mir von dir erzählt. Als du hereingekommen bist, wusste ich sofort, dass du ihre Nichte sein musst. Eure Ähnlichkeit ist einfach frappierend, nicht wahr? Wir sehen uns kein bisschen ähnlich. Deine Tante war so nett, mir Tee und Kuchen anzubieten. Möchtest du dich nicht dazusetzen? Nein, danke. Lilith, ich erwarte von dir etwas mehr Freundlichkeit unserem Gast gegenüber. Mr. Necrobas wird die nächsten Tage hier wohnen. Er möchte sich die Insel ansehen. Und ich erwarte von dir... Es ist alles in Ordnung, Mildred. Tante Mildred scheint ja geradezu verzückt von diesem Mr. Necrobas zu sein. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir zusammen ein Spiel spielen. Oh ja. Ich mag Spiele. Im Öden einerlei der Zeit versüßen sie einem die Existenz und man lernt viel über seine Mitspieler. Und du, Lilith, magst du Spiele? Manchmal. Ja, du hast recht. Es macht nicht immer Spaß zu spielen. Man muss einen würdigen Gegner haben. Bist du ein würdiger Gegner, Lilith? Ich weiß es nicht. Das ist schade, Lilith. Aber vielleicht steckt ja mehr in dir, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Wie wäre es mit einem Pokerspiel? Oh ja, die anderen Hausbewohner kommen gleich dazu. Es ist uns eine Ehre, mit ihnen zu spielen. Lilith, du möchtest doch sicher auch. Tut mir leid, ich möchte wirklich nicht mit euch spielen. Ich gehe in mein Zimmer. Ich muss noch etwas für die Schule machen. Das ist schade. Aber ich bin mir sicher, wir begegnen uns wieder. Dann werden wir unser Spiel nachholen. Boah, ist der gruselig. Bloß weg hier. Lilith, warte mal. Ich wollte dich fragen, ob wir heute Mittag gemeinsam Mathe lernen können. Ich fürchte, allein schaffe ich das nicht. Einverstanden. Ich hoffe nur, dass bis dahin ein Wunder geschieht und einer von uns beiden zum Mathe-Genie mutiert. Wenn ihr wollt, helfe ich euch. Emma, unser Retter in der Not. Gerne. Wo wollen wir uns dann treffen? Lilith, bei dir? Lieber nicht. Wir haben seit gestern einen Gast bei uns wohnen, dem ich so selten wie möglich begegnen möchte. Was ist denn so schlimm an ihm? Wenn ich das nur so genau sagen könnte. Irgendetwas stimmt mit diesem Mr. Necrobas nicht. Er wirkt so bösartig und unheimlich. Und er macht Hannibal Angst. Dem Hund? Was hat der Hund denn damit zu tun? Seit dieser seltsame Mann aufgetaucht ist, hat Hannibal sich verkrochen. Und jetzt ist er ganz verschwunden. Und ich habe ein entschieden ungutes Gefühl. Nicht, dass ich dir nicht glauben würde. Aber nur weil Hannibal sich plötzlich eigenartig verhält, muss dieser Necrobas nicht gleich ein Monster sein. Vielleicht ist eine Hündin in der Nähe eures Hauses läufig und Hannibal leidet nur am schlimmen Liebeskummer. Aber wenn dich dein entschieden ungutes Gefühl davon abhält, Mathe bei dir zu lernen, dann treffen wir uns lieber in einer Stunde bei mir. Meine Mutter freut sich sicher, dich kennenzulernen, Emma. Jemand hat mein Zimmer verwüstet. Und das habe ich meinen Eltern auch immer versucht, weiß zu machen, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt war. Nein, Arthur, es ist mein voller Ernst. Alle Schubladen wurden herausgerissen und viele meiner Sachen sind zerstört. Es sieht aus, als ob jemand etwas gesucht hätte. Oh, das tut mir leid. Ich helfe dir nachher beim Aufräumen, okay? Vielleicht können wir einige deiner Sachen reparieren. Weißt du, wenn Hannibal eine Fährte aufgenommen hat, ist er leider nicht mehr zu stoppen. Ich glaube nicht, dass es Hannibal gewesen ist. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Du verdächtigst doch wohl niemanden von uns? Nein, Arthur. Aber Hannibal kann sicherlich keine Schubladen und Schränke öffnen oder die Matratze aus dem Bettkasten wuchten. Und der Hund ist seit gestern Morgen nicht mehr im Haus gewesen. Seine Futterschüssel ist immer noch voll. Er kann es nicht gewesen sein. Und wer soll deiner Meinung nach das Zimmer verwüstet haben? Dieser Mr. Nekrobas war es. Das ist die einzige... Nee, das reicht jetzt. Mr. Nekrobas ist seit heute Morgen unterwegs, um sich die Insel anzusehen. Du benimmst dich jetzt mal, junge Dame. Wahllos andere Leute zu beschuldigen, das geht eindeutig zu weit. Ich möchte so etwas nicht noch einmal hören. Hast du das verstanden? Es tut mir leid, Tante Mildred. Ich bin mit Matt und Emma zum Mathelernen bei Matt verabredet und gehe dann mal, wenn das in Ordnung ist. Natürlich. Ich hol dich um 7 Uhr bei den O'Connors ab, okay? Mhm. Lilith, Hannibal hat solchen Unfug schon öfter angestellt. Glaub mir. Mhm. Und vor allen Dingen, warum sollte Nekrobas das Zimmer einer 12-Jährigen durchwühlen? Hm? In ihrem Zimmer war es also nicht. Tja, das hätte die Sache für alle Beteiligten einfacher gemacht. Und jetzt? Sie muss es bei sich haben. Ich habe es ja schon gespürt. Es muss an ihrem Hals sein. Sie trägt es verborgen. Und bald gehört es mir. Jetzt werden wir zuschlagen. Heute Nacht? Heute Nacht. Das Friedhofsportal ist geöffnet. Unsere Helfer stehen bereit. Und wie bekommst du sie in den Schattenwald? Nichts leichter als das. Möchtest du noch mal versuchen, zu Hause anzurufen? Nein, danke. Hab ich gerade. Da geht keiner ran. Mildred ist bestimmt schon längst auf dem Weg. Wir gehen ihr einfach entgegen. Sie biegt bestimmt gleich um die Ecke. Na dann, macht's gut, ihr beiden. Bis bald. Und vielen Dank für die Mathe-Nachhilfe. Tschüss. Gern geschehen. Tschüss. Emma, ich weiß, dass meine Tante und deine Mutter nicht ohne Grund so besorgt um uns sind. Ihr habt ja ein Geheimnis in Bonesdale. Es tut mir leid, Lilith. Ich würde es dir gern verraten. Aber deine Tante hat sicherlich einen guten Grund dafür, warum sie es dir verheimlicht. Meine Mutter meinte, ich soll mich nicht in eure Familienangelegenheiten einmischen und mich bloß nicht verplappern. Das verstehe ich. Mein Vater hat veranlasst, dass alle hier irgendetwas von mir geheim halten. Und deswegen muss ich unbedingt mit ihm darüber sprechen. Leider konnte ich ihn bisher nicht in Burma erreichen. Es ist zum Verzweifeln. Emma, was ist das? Ein Werwolf. Wir müssen einfach ganz ruhig bleiben. Er darf uns nichts tun. Na, hoffentlich weiß er das auch. Dem läuft ja schon der Sabber aus dem Maul. Aber laut dem Abkommen von 1479 dürfen minderjährige Nocturi nicht angegriffen werden. Nocturi? Von was für einem Abkommen redest du da? Bitte, Lilith, ich kann es dir nicht erklären. Nicht jetzt. Kannst du wenigstens etwas gegen dieses Vieh ausrichten? Nein. Und was sollen wir jetzt machen? Weglaufen? Genial, auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Mann, wenn dieses Vieh auch nur einen Funken wölfischen Instinkt hat, dann würde Wegrennen alles nur noch viel schlimmer machen. Der ist doch viel schneller als wir. Ah! Noch einer. Jetzt können wir weder vor noch zurück. Du musst doch irgendetwas tun können. Es tut mir so leid. Eigentlich sind die Werwölfe nachts im Friedhof eingesperrt. Normalerweise werden sie erst gefährlich, wenn ein Dämon in der Nähe ist, der ihnen Befehle gibt. Aber das ist unmöglich. Los, wir laufen in den Schattenwald. Das ist unsere einzige Chance. Ich sehe nichts. Los, wir müssen hier auf den Baum. Die sind dicht hinter uns. Hier, steig in meine Räuberleiter. Okay, und jetzt gib mir deine Hand. Ja, ich hab dich. Puh. war knapp. Die sehen ganz schön sauer aus. Und was nun? Wir können ja nicht für immer hier oben bleiben. Zur Not aber die ganze Nacht. Werwölfe sind Nachttiere und meiden das Sonnenlicht. Deswegen verstecken sie sich tagsüber, wenn Touristen auf der Insel sind, auch freiwillig in den Grüften auf dem Friedhof. Wo ist denn das Beutelchen? Was hast du da? Ein Beutel mit getrockneten Blüten. Der Geruch hält Geistererscheinung fern. So ein Beutel sollte man in Bournesdale immer bei sich tragen. Geister sind zwar nicht wirklich gefährlich, aber sie können einem gehörig Angst einjagen. Am besten helfen Jasminblüten. Die verursachen ihnen Übelkeit. Also gibt es hier doch echte Geister. Deswegen liegen überall in Tante Mildreds Haus diese Säckchen mit Jasminblüten. Und ich dachte, sie liebt diesen Duft so sehr, dass sie... Lilith! Auf dem Baum links von uns sitzt eine Krähe. Sie starrt uns schon die ganze Zeit an, mit einem Blick, der mir ganz und gar nicht gefällt. Ich befürchte, es ist eine dämonische, eine Malekorax. Sieh bitte nicht hin. Lilith, ich meine es ernst. Nimm keinen Blickkontakt auf. Emma, das ist dieselbe Krähe, die mich schon seit meiner Fahrt nach Bournesdale verfolgt und vor Tante Mildreds Haus angegriffen hat. Oh nein! Aua, du verdammtes Mistvieh! Emma! Hilf mir! Vorsicht, der Ast bricht! Lilith Parker, Insel der Schatten, nach dem gleichnamigen Roman von Janine Wilk. Erster Teil. Es sprachen Lilith Parker, Janne Topschall, Matt, Nick Lasse Zubrot, Emma, Nele Schulz, Elia Nekrobas, Felix Knopp, Mildred, Franziska Hartmann. In weiteren Rollen Klaus Dittmann, Ulrich Faulhaber, Sandra Flubacher, Hedi Kriegeskotte, Julia Nachtmann, Erik Schäffler, Traudel Sperber, Wolf-Dietrich Sprenger, Anne Weber und Friederike Zörner. Musik Gordian Gleis. Technische Realisation Corinna Gartmann und Birgit Gall. Regieassistenz Christine Wegerle. Hörspielbearbeitung und Regie Margit Kress. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2013.